1. Daraufhin befahlte Herr Mose, das Volk, das aus Ägypten geführt hat, von diesem Ort in das Land zu bringen, das Abraham, Isaac und Jacob zugesagt hat, in dem Versprach, es ihnen nachkommen zu geben. 2. Word einen Engel vor ihnen hersenden, die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pharisiter, Heviter und Jebusiter aus ihrem Weg zu räumen. 3. Dieses Land, das von Milch und Honig überfließt, Werde ihnen geben, jedoch Werde selbst nicht mit ihnen sehen, dass ein widerspenstiges Volk sein und sie sonst auf dem Weg vernichten must. 4. Als das Volk dies ernsten wird vernahm, wären sie zutiefst betrübt, weshalb niemand mehr seinen Schmuck trug. 5. Daraufhin sprach der Herr zu Mose, sage den Israeliten, dass sie ein widerspenstiges Volk sind. Wenn ich auch einen Augenblick in ihre mit ginge, wird ich sie vernichten. Leg daher ihren Schmuck ab, damit ich entscheiden kann, was ich mit tun wird. 6. Die Israeliten legten daraufhin ihren Schmuck vom Berghoreben ab. 7. Mose pflegte das Zelt außerhalb des Lagers, in einiger Entfernung, aufzuschlagen und nannte es das Offenbarungszelt, jeder, der den Herrn befragen wollte, must dorthing außerhalb des Lagers gehen. 8. Jeds Maul, wenn Mose zum Zelt hinausging, standen al Lut auf, trattenen den Eingang ihres Zeltes und blickten Mose nach, bis das Offenbarungszelt erreicht hat. 9. Sobald Mose das Zelt betrat, senkte sich die Wolkensohl herab und stellte sich in den Zelteingang, wo der Herr dann mit Mose sprach. 10. Al Lut sahen die Wolkensohl am Zelteingang stehen, daraufhin erhoben sie sich und warfen sich jeder am Eingang seines Zeltes nieder. 11. Der Herr sprach persönlich mit Mose, why ein Mensch mit seinem Freund spricht, dann erkürte Mose ins Lager zurück, warin sein Gehilf Jotwa, der Sohn Nuns, als Diener standig im Zelt blieb. 12. Daraufhin sagt Mose zum Herrn, du befiehlst mir zwar, dieses Volk zu führen, ist mir aber nicht mitgeteilt, wenn du als Begleiter mitsenden willst. Dabiest du doch gesagt, ich kenn dich mit Namen, und du es nicht bei mir gefunden. 13. Wenn ich nun nicht bei dir gefunden habe, so offenbar mir doch den Weg, damit ich dich erken und weiterhin nicht vor dir find. Bedenk auch, dass dieses Volk dein Volk ist. 14. Der Herr antwortet, ich selbst werde mitgehen und dich in dein Zelt bringen. 15. Mose erwidert, wenn du nicht persönlich mitgehst, dann führ uns lieber nicht von hier weg. 16. Den Warren soll sonst erkannt werden, dass ich und dein Volk nicht vor dir gefunden haben, außer darin, dass du mit uns siehst und wurde durch vor allen Volken auf Erden ausgezeichnet werden. 17. Der Herr sprach zu Mose, auch dies bitter, die du gossetest, wird ich erfüllen, denn du es nicht bei mir gefunden, und ich kenn dich mit Namen. 18. Daraufhin bat Mose, lass mich doch dein Herrlichkeit sehen. 19. Erwidert, ich will all mein Guten dir vor übersehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich werde nadig sein, wem ich nadig sein will, und mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will. 20. Weiter sprache, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. 21. Der Herr fuhr fort, sieh, es gibt einen Ort in meiner Nahe, dort kannst du auf den Felsen treten. 22. Wenn dann mein Herrlichkeit vorübersieht, wird ich dich in ein Felsbolt stellen und mein Hand über dich decken, bis ich vorüber bin. 23. Wenn ich dann mein Hand entfern, wirst du mein Rücksicht sehen, aber mein Angesicht darf niemand schauen.